Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee-Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, inspizierte die Verteidigungstruppe der Insel Changje und die heroische Verteidigungstruppe der Insel Mu am südlichen Ende der Meeresgewässer der Südwestfront. Aus der Überwachungsstelle der Verteidigungstruppe der Insel Changje beobachtete er die feindliche Insel Yeonpyeong, empfing vom Abteilungsleiter für Artillerie der Volksarmee Park Jong-chun den Bericht über die gegenwärtige Lage und Bewegung des Verteidigungskommandostabs für nordwestliche Inseln der südkoreanischen Armee und überprüfte den Plan für Artilleriebeschuss der feindlichen Objekte durch die neu organisierte Truppe. Er sagte, dass der Elite-Artillerieverband der koreanischen Volksarmee, die die Südwestfront verteidige, in höchster Einsatzbereitschaft sein und auf Befehl den Wirbel der Feinde völlig zerbrechen solle. Kim Jong-un machte einen Rundgang durch die Geschützfeuerstellungen und Kanonendeckungstunnel und informierte sich über die Kampfeinsatzbereitschaft. Im Gebäude der auf der Insel Loi installierten Meerwasserraffinerie erkundigte er sich nach dem Stand der Süßwasserproduktion und des Angebots und besichtigte die Kaserne, Küche, neues Gemüsegewächshaus und neue Viehställe. Mit den Armeeangehörigen der Verteidigungstruppe der Insel Changje und den Familien der Offiziere ließ er sich dann zum Andenken fotografieren. Marschall Kim Jong-un inspizierte dann die heroische Verteidigungstruppe der Insel Mu. Er besichtigte die Überwachungsstelle, die Kanonendeckungstunnel und die Stellung des Geschützes Nummer 1, das mit dem Titel Held der Republik ausgezeichnet ist, und machte sich mit dem Verlauf des Dienstes vertraut. Er sagte, die heroische Verteidigungstruppe der Insel Mu habe den Stolz, die südkoreanischen Truppen, die mit dem skrupellosen Artilleriebeschuss von der Insel Yeonpyeong aus den Norden provoziert hätten, mit gnadenlosen Artillerieangriff zerschlagen und somit den Feinden den Geist der Artilleristen der koreanischen Volksarmee gezeigt zu haben. Der Artillerieangriff gegen die Insel Yeonpyeong sei der gelungenste Kampf nach dem Waffenstillstand gewesen. Die Heldentat der heroischen Verteidigungstruppe der Insel Mu werde mit der Geschichte der Partei der Arbeit Koreas für immer unvergessen bleiben. Die neuen Soldaten sollten die rühmenswerten Traditionen ihrer Vorgänger unbeirrt fortsetzen und in künftigen Gefechten die Macht der heroischen Verteidigungstruppe erneut demonstrieren. Als Kim Jong-un erfuhr, dass das Geschütz Nummer 1 der heroischen Verteidigungstruppe der Insel Mu beim Artillerie-Feuerwettkampf der ganzen Armee im vergangenen März den ersten Platz belegt hatte, sagte er ermutigend, dass das Geschütz Nummer 1 auch in Zukunft an der Spitze der ganzen Armee stehen solle. Dann ließ er sich gemeinsam mit den Artilleristen dieses Geschützes vor der Kanone zur Erinnerung fotografieren. Im Gebäude der auf der Insel Mu neulich errichteten Meerwasserraffinerie kostete er das Wasser, besichtigte die Kaserne, den Erziehungsraum, den Wasch- und Baderaum und kümmerte sich warmherzig um das Leben der Soldaten. Er ließ sich dann mit den Angehörigen der heroischen Verteidigungstruppe der Insel Mu und den Familien der Offiziere zum Andenken Foto machen. Kim Jong-un unterstrich, ich habe heute die Verteidigungstruppe der Insel Changje und die heroische Verteidigungstruppe der Insel Mu besucht, um mich nach der Kampfeinsatzbereitschaft der Truppen und dem Leben der Soldaten zu erkundigen. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir festgestellt, dass alle Kampfstellungen für den Kriegsfall solid gefestigt und die Soldaten in lückenloser Einsatzbereitschaft sind. Insbesondere gefällt mir am meisten, dass die Trinkwasserfrage für die Soldaten auf den Inseln völlig gelöst ist. Die Mission der Verteidigungstruppe der Insel Changje und der heroischen Verteidigungstruppe der Insel Mu sind sehr wichtig, so hob Marschall Kim Jong-un hervor und gab den Truppen die Hinweise für die Vollendung der Kampfbereitschaft. Bei den Truppeninspektionen wurde er begleitet von Vizemarschall der koreanischen Volksarmee Fang Byung-so, Leiter der politischen Hauptverwaltung der koreanischen Volksarmee Armeegeneral So Hong-chan, erster Vizeminister für Volksstreitkräfte, Generaloberst der Landstreitkräfte Park Jong-chun, Abteilungsleiter für Artillerie der koreanischen Volksarmee, Generaloberst der Landstreitkräfte, die Songuk, Befehlshaber des 4. Korps der koreanischen Volksarmee, Generalmajor der Landstreitkräfte, Lee Yong-chol, Politkommissar des 4. Korps der koreanischen Volksarmee und den leitenden Kadern des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Oh Il-jung und Cho Yong-won.